Laut dem Bericht des südkoreanischen Senders KBS haben die südkoreanischen Kriegsfanatiker vor, an der gemeinsamen Militärübung Red Plague, einer groß angelegten Luftkriegsübung, die ab Anfang Oktober in Alaska von den USA stattfinden wird, teilzunehmen. Dabei wollen die südkoreanischen Militärs zusammen mit der US-Luftwaffe und Einsatz unterschiedlicher Kampf- und Transportflugzeuge unter verschiedenen Umständen die Übungen zum Präzisangriff auf die wichtigsten Objekte der TFRK, einschließlich der Atomanlagen, durchführen. Außerdem werden sie üben, aus der Ferne die gegnerischen Luftstreitkräfte zu bändigen und die Landstreitkräfte durch die Flugzeuge zu unterstützen. Dafür will die südkoreanische Luftwaffe am 28. September die Kampf- und Transportflugzeuge in Richtung des Übungsortes starten.